Ja, ich sehe das jetzt eh alles relativ informell. Gut, dann noch einmal 21.20 Uhr. Es ist der 11.07. Es ist der 12.07.2016. Arbeitsorgatreffen Digitale Infrastruktur. Ich begrüße alle Zuhörer und alle Mitmacher und übergebe, glaube ich, zunächst mal einfach an dich, Michael, oder? Ja, danke, aber ich organisiere ja bei dieser Themenwoche nur etwas, leiste da inhaltlich keinen Beitrag. Also schönen guten Abend, die jetzt dabei sind und vielleicht dann noch dazukommen werden. Es geht darum, dass wir für die nächste Themenwoche drei Autoren haben, die zu jeweils einem Unterthema der nächsten Themenwoche einen Text erstellt haben, der auch teilweise schon lektoriert worden ist und jetzt sozusagen nochmal zur Diskussion gestellt wird. Im Moment sieht es so aus, dass keiner der Autoren da ist, nur Stefan, der für das Lektorat und die Logfile zuständig ist und auch das Intro hier hinein kopiert hat. Ich würde eigentlich gerne an dich, Stefan, übergeben. Magst du noch mal etwas generell sagen zum Logfile, zu dieser Textgrundlage, wie sie prinzipiell weiterverarbeitet wird? Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir den Text sozusagen gemeinsam einmal durch. Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Autor dazu, dass er selbst zu den einzelnen Kapiteln etwas sagen kann. Noch eine Information, ich habe gerade alle drei noch mal angetwittert. Gut, dann sage ich was zu dem Text, wie er da im Patch steht. Die Themenwoche gab es ja schon mal in den Ausgaben Open Antrag und BGE. Und im Zuge dessen wurden einige gedruckte Werbematerialien erstellt. Und dabei war eine Broschüre, so im Postkartenformat DIN A6, mit 16 Seiten. Die nannte sich Logfile und fand in diesem Format reißenden Absatz. Wir hatten für die Themenwoche zum Beispiel vom Open Antrag initial 5000 Stück produziert. Da wurde ein Vielfaches dann für einzelne Parteigliederungen nachgestellt. Ich glaube, wir waren dann so auf einer Auflage von 20.000 Stück. Also das kam mal ganz gut an. So, was ist das, so ein Logfile? Es ist halt eben diese kleine Broschüre, in dem es überblicksartig um ein Einzelthema geht. Das war es jedenfalls bei Open Antrag und bei BGE, halt zwei in sich wohl definierte, abgeschlossene Themen, zu denen es eine Arbeitsgemeinschaft gibt, die auch aktiv ist, beziehungsweise bei Open Antrag halt eine aktiv gepflegte Webseite. So, jetzt hat sich die PolGF-Runde in ihrer Weisheit für das Thema digitale Infrastrukturen mit drei Unterthemen entschieden. Ja, wir machen eben jetzt das Beste draus. Es war ein sehr mühsamer Prozess, an die Texte zu kommen und wir wollen jetzt mal schauen, dass wir diese Sache etwas abrunden und ja, zu einer druckfähigen Sache ausarbeiten. Das soll das Leitmotiv dieser heutigen Sitzung werden. Fragen? Ich höre nichts. Ich habe auch keine. Also vielleicht zur Organisation kurz, wenn einer der Zuhörenden etwas zu dem Text sagen möchte, übers Saalmikrofon. Ne? Also es gab ein Review, das steht hier im Pet-Chat drin, datiert 23. Juni. Es hat einer hier aus dem AG Piratenzeitungsteam geschrieben, ist aber nur zu einem Einzelaspekt mehr oder weniger. Wir können auch gerne den Text einfach mal zusammen lesen. Ist ja nicht so lang. Meinst du jetzt den gesamten oder den ersten Abschnitt? Kapitel für Kapitel. Ja gut, um das Ganze mal so ein bisschen anzuwärmen, fange ich einfach mal an, wenn keiner was dagegen hat. Ja, gern. 0. Intro. Wir leben mitten in einer epochalen digitalen Revolution. Der rasante Wandel von der analogen zur digital vernetzten Gesellschaft wird zu vielfältigen Änderungen führen. Wie wir leben, privat und als Gesellschaft, wie wir arbeiten und unser Geld verdienen und ob man dieses Geld noch anfassen kann. Der freie Informationsfluss hilft hoffentlich vielen aktiven Menschen, Hier kommen schon die ersten Änderungen, das ist gut, macht das bloß ins Pad rein. Ihre Freiheit gegen totalitäre Tendenzen zu verteidigen und Hass aller Art entgegenzutreten. Freie Vernetzung ermöglicht es, Angebot und Nachfrage aller Art einfach zusammenzubringen. Die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation sind noch längst nicht ausgereizt. Vielleicht hier mal eine Pause. Drei entscheidende Bereiche der Gesellschaft stecken im digitalen Umbruch und werden in den nächsten Jahren nicht wiederzuerkennen sein. Bildung, Sicherheit und der Schutz unserer Grundrechte und Daten. Was das im Einzelnen bedeutet, zeigen wir in den nächsten Kapiteln. Ende. So, das Ganze soll so ein bisschen Intro sein, um diese drei Bereiche mehr oder weniger zusammenzubinden. Ja. Was haltet ihr davon? Ich finde den Text an sich schon sehr gut. Ich habe ja gerade schon einen Umformulierungsvorschlag reingeschrieben. Eine weitere Sache, wo ich noch überlege, ob es da was Besseres gäbe, wäre diese totalitäre Tendenzen. Also das ist halt, also totalitär ist halt schon quasi der absolute Worst Case und das schärfste Wort, das man sich an dieser Stelle sozusagen hätte nehmen können. Ich überlege gerade, ob es noch möglich ist, das irgendwie ein bisschen softer zu formulieren und ob man es überhaupt softer formulieren sollte. Vielleicht autoritäre. Ich schreibe es mal mit rein. Aber ansonsten finde ich es schon sehr gut so. Weitere Meinungen aus dem Publikum vielleicht? Fragen wir mal andersrum. Gibt es neben diesen drei Themen Bildung, Sicherheit und Schutz unserer Grundrechte und Daten weitere Aspekte der digitalen Gesellschaft, die wir jetzt halt mal für dieses Logfile ausgeklammert haben, die man da im Intro erwähnen sollte? Ja, selbstverständlich. Also ich sehe das schon allumfassend, diese digitale Revolution, wenn man schon dieses Begriffspaar nimmt, umfasst nicht nur Bildung, sondern eben auch alles, was sozial behaftet ist, angefangen von der Arbeit bis hin zur Gesellschaft. Also Bildung verbreitert, hingestellt, Wissenstransfer, Wissenschaft, wird alles tangiert, wird alles verändert. Von der Wiege bis zur Bahre sozusagen kann man diese Bereiche zwar rausgreifen, aber es geht natürlich darüber hinaus. Die, also nur mal ein Hinweis, der gesamte medizinische Bereich wird verändert. Das Gesundheitswesen also. Die Banken verändern sich, die Art und Weise, wie man mit Geld umgeht, wie wir uns in Zukunft ein Rentensystem, BGE als Stichwort, leisten wollen. Also es ist mehr als das. Aber das jetzt hier auszubreiten, das würde wahrscheinlich, du hattest es vorhin schon angedeutet, das würde den Rahmen sprengen. Also um das vielleicht ein bisschen, darauf zielt wahrscheinlich auch deine Frage, einzugrenzen, wäre es ganz sinnvoll zu sagen, aus den vielfältigen Veränderungen, Änderungen ist ja hier oben in Zeile 5 angegeben als Wort, nehmen wir drei markante für diesen Bereich jetzt mal heraus. Dann entfliehen wir sozusagen der Gegenthese, die ich gerade vorgestellt habe, dass alles ja verändert wird, und sagen, okay, argumentieren werden wir jetzt nur für drei Bereiche, die wir jetzt Bildung, Sicherheit und Schutz der Grundrechte nennen. Ja, die Formulierung drei entscheidende Bereiche der Gesellschaft, also dieses Entscheidende als Bewertung, das würde dir nicht ausreichen. Würdest du dann gerne noch was Erklärendes dazu haben wollen? Ja, ich weiß ja, du hattest ja unten angegeben, glaube ich, 8900 Zeichen sind es schon. Es wäre der Präzision halber natürlich sinnvoll, es etwas schärfer zu formulieren oder noch zuzuschneiden, aber ich befürchte, dass es dann wiederum einige Zeichen mehr werden und am Ende des Tages stehen wir dann da und haben faktisch zwei Flyer. Das will ich auch vermeiden. Es kommt nur ein weiterer Aspekt hinzu. Dieser Flyer soll ja allgemeinverständlich sein und möglichst in einfacher Sprache. Also das Zuschneiden, indem man Begrifflichkeiten verwendet, die wiederum erklärungsbedürftig sind, ist nur dann sinnvoll, wenn man sich an ein Fachpublikum wendet. Und das wollen wir hier explizit nicht. Also wenn es auch beispielsweise ein Schüler, der wählen kann, oder ein Auszubildender lesen soll, können soll, dann muss es eben einfach gehalten werden. Man kann ja dann am Infostand beispielsweise auch in die Diskussion einsteigen und sagen, ja, okay, also wir sehen das schon umfassender, aber hier für diesen Flyer haben wir das erstmal so zugeschnitten. Okay. Der Begriff entscheidend ist natürlich schon eine Wertung und eine Bewertung auch. Etwas weniger bewertend wäre, wenn man sagt, drei wichtige Bereiche der Gesellschaft. Ja, sehr schön. Ich ändere das mal. Und was mir auch so durch den Kopf geht, ist, dass dieser digitale Wandel natürlich an den nationalen Grenzen ja nicht Halt macht. Piraten denken ja sowieso über Grenzen hinweg. Also auch so der kulturelle Ausgleich und was alles damit zusammenhängt. Hier beschränken wir uns ja im Moment auf die deutsche Gesellschaft. Ich bin selbst unschlüssig, ob man da einen Hinweis geben sollte. Ja, bei Bildung vielleicht, aber bei Sicherheit schon mal. Das könnte man auch allgemein sehen. Also Michael, du hast schon recht. Es ist in deutscher Sprache gehalten und insofern könnte man also schlussfolgern, dass man sich nur auf die deutsche Gesellschaft beschränkt. Aber ich glaube schon, dass es allgemeingültig auch Gesellschaften sein könnten. Also die französische Gesellschaft wird sich genauso durch Informationstechnologie verändern wie die deutsche Gesellschaft oder die polnische oder die syrische, wie auch immer man das dann definieren mag. Das würde ich schon so lassen. Naja, dann könnten wir ja schreiben, drei wichtige Bereiche einer Gesellschaft. Dann ist es ja schon etwas weiter. Ich für meinen Teil, ja gut, das kann man machen. Ansonsten expliziter würde ich es nicht reinschreiben, weil ich denke, für mich liest sich der Text nicht so, als wäre er, der Text liest sich nicht zu festgelegt auf eine Gesellschaft im Singular. Und in dem Moment, in dem man diesen Plural von quasi weltweit und alle Gesellschaften mit reinbringt, muss man ihn eigentlich durch den ganzen Text hindurch immer mit ansprechen. Und das ist meiner Ansicht nach fast ein bisschen zu viel. Damit wird das definitiv zu lang und nimmt auch zu viele komplexe Sachen mit rein, müsste sie mit rein für einen Flyer-Text. Also eine Gesellschaft finde ich gut, aber bitte nicht mehr, das zerfasert zu sehr. Nein, das würde mir auch reichen. Das war nur ein grundsätzlicher Gedanke, dass dieses Thema Digitalisierung eigentlich sich nicht immer nur innerhalb einer Gesellschaft entsprechend widerspiegelt, sondern dass man das natürlich eigentlich viel weiterdenken muss und Piraten das normalerweise auch tun. Hier kann man das nicht sozusagen weltweit fassen. Das Fass wäre viel zu groß, dass man aufmacht. Aber wenn man sagt, drei wichtige Bereiche einer Gesellschaft stecken im digitalen Umbruch, dann ist ja nicht festgelegt. Dann ist es ja nicht nur die deutsche, sondern gilt eben für alle. Ja. Wollen wir dann zum nächsten Punkt gehen? Ja. Gut. Stefan, willst du es wieder vorlesen? Ja, gut. Mal abschnittsweise, weil es zu lang ist. Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir Piraten wollen das Bildungssystem von einem System des 19. Jahrhunderts in das 21. Jahrhundert entwickeln. Die Wissenschaft und Forschung darf hier natürlich nicht vergessen werden. Hier sollte es keinerlei Beschränkungen geben, die Fortschritt behindern. Ein demokratisches System, welches einen fließenden Übergang von Schule zu Studium oder Ausbildung bietet, ist anzustreben. Zudem ist Lernen als lebenslanger Prozess anzusehen. Den zweiten Satz würde ich gerne positiv formulieren, dergestalt etwa, dies inkludiert Wissenschaft und Forschung, ist zudem kürzer. Man kann auch sagen, das schließt Wissenschaft und Forschung ohne Artikel ein. Ich finde es an dieser Stelle durchaus erklärungsbedürftig, was es bedeutet, ein demokratisches System in Schule und Studium zu etablieren. Es wäre schön, wenn Michael hier wäre und das mal erklären könnte. Aber sonst gehen wir einfach weiter. Können einen Vermerk dahinter machen. Ich kann mir darunter jetzt konkret nichts vorstellen. Wird der Lehrer jetzt von den Schülern gewählt oder wird unter den Studenten abgestimmt, ob der Professor morgen kommen soll oder wie läuft das? Nur als Hinweis, also im universitären Bereich haben wir ja beispielsweise Fachschaften oder ein Studentenparlament. Das sind ja Beteiligungsmöglichkeiten. Ja, da ist der Autor gefragt, was er damit meint und in welche Richtung sich das noch verstärken soll. Also, ich mache mal den nächsten Absatz. Hier bedarf es einer Zusammenarbeit im Rahmen der Vision Zukunft mit anderen Themenbereichen, sei es das Urheberrecht bei der Offenlegung von Forschungsergebnissen, sobald öffentliche Mittel geflossen sind, sei es die Sozialpolitik, wenn es um die Situation der Beschäftigten geht. Es kann ja nicht sein, dass Lehrer nur für 11 Monate befristet angestellt werden, für einen Monat Arbeitslosengeld oder gar Hartz IV beziehen müssen, weil so in der Schule Personalkosten gespart werden. Oder sei es mit der Wirtschaft, wenn es um die Frage der Weiterentwicklung und Anforderungen der Menschen geht. Im Grunde genommen ist jeder Bereich betroffen. Daher auch die gemeinsame Entwicklung der Vision Zukunft. Also nur mal zur Stringenz der Argumentation. Ich hätte gerne in dem ersten Satz, also wir sprechen ja über den Absatz ab Zeile 24, einen Hinweis, was Vision Zukunft ist. Das platzt sozusagen in den Fließtext hinein. Man könnte das beispielsweise vorziehen, also Entwicklung oder die Initiative oder Kampagne oder das Konzept. Was ist Vision Zukunft? Also um das aufzulösen, würde der Satz beispielsweise heißen können, hier bedarf es einer Zusammenarbeit im Rahmen des Konzept, eines von den Piraten entwickelten Konzeptes oder eines von uns vorgeschlagenen Konzeptes Vision Zukunft mit anderen Themenbereichen. Mir ist nämlich nicht ganz klar, ist das jetzt von uns? Wer hat jemals eine Vision Zukunft entwickelt? Woher kommt das plötzlich? Also hier wäre der Autor nochmal gefragt. Ich hätte selber noch eine Sache, die ich anmerken wollte, und zwar zum vorigen Absatz. Falls ihr euch einfach dann nochmal den ersten Satz durchlest, der geht so nicht. Also der geht so grammatisch nicht. Hier steht, wir Piraten wollen das Bildungssystem von einem System des 19. Jahrhunderts in das 21. Jahrhundert entwickeln. Also das Verb hier ist, wir Piraten wollen das Bildungssystem entwickeln und dann von in. Sind hier die Ortsangaben. Das ist tatsächlich, der geht so grammatisch nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, wie der sein soll. Ja, du hast recht. Also weiterentwickeln würde halt gehen, aber von einem System in eines entwickeln, das klingt irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch nicht mal technisch. In eines für das 21. Jahrhundert weiterentwickeln vielleicht. So geht's, glaube ich. Gut, jetzt hat genau zum nächsten Absatz. Macht euch selber nochmal Gedanken. Ich lese ihn selber noch einmal durch und schaue, ob er mir so gefällt. Also ich ringe ein bisschen mit mir. Es geht hier mehr um Geschmacksfragen, aber ich würde es immer positiv halten, solche Redewendungen wie es kann ja nicht sein, das würde ich gerne vermieden sehen, würde eher formulieren, Moment. Ich finde auch diese Satzanfänge mit sei es, Punkt, Punkt, Punkt, die hier quasi dreimal drin sind, ich finde die irgendwie nicht hübsch. Ich finde, die passen nicht zu, also die passen irgendwie grammatikalisch oder stilmäßig überhaupt nicht zu dieses, hier bedarf es einer Zusammenarbeit im Rahmen Vision Zukunft mit anderen Themenbereichen, sei es das Urheberrecht, ich weiß nicht, da müsste irgendwie was noch dazwischen, irgendwie so, dies bezieht sich auf zahlreiche Bereiche oder so. Also, weißt du, was ich meine? Es geht eigentlich, also stilmäßig steht dieses sei es so ein bisschen in der Luft. Ja, es ist stilistisch durchaus verbesserungswürdig. Man kann aber auch noch anmerken, Michael hat uns gesagt, dass er gerne auf das Lektorat sich verlässt, da er hier nicht unbedingt seine Stärke verortet. Also wenn wir das jetzt hier verändern, dann wird er bestimmt auch glücklicher sein mit dem Text, den er selbst geliefert hat. Okay, soweit. Ich habe mal kurz da was umformuliert. Was ist denn das hier, dieser Satz? Oder auch die Wirtschaft, wenn es um die Frage der Weiterentwicklung und Anforderungen der Menschen geht. Bin das gerade bloß ich, der auf dem Schlauch steht, oder ist das irgendwie komisch formuliert? ebenso betroffen ist die Wirtschaft sozusagen. Ja, gut, Lars, also das ist natürlich so, dass die Wirtschaft auch betroffen ist, klar. Aber es geht um die Frage der Weiterentwicklung, also eigentlich die Weiterentwicklung der Wirtschaft, nehme ich an, und die Anforderungen der Menschen. Also die Anforderungen der Menschen an die Wirtschaft, oder geht es um die Weiterentwicklung der Menschen? Also ich finde, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was der Satz sagen soll. Ja, das müsste mal der Michael beantworten, was er da genau gemeint hat. Dieser eine Satz, im Grunde genommen ist jeder Bereich betroffen, entweder umformuliert oder den Satz einfach bleiben lassen, weil das ist einfach so eine Plattitüde. Ich schreibe das mal kurz anders. So, dann würde ich dann mit dem nächsten Absatz weitermachen. Ich muss euch allerdings sagen, ich muss hier spätestens um 22 Uhr mich verabschieden. Ich habe nämlich morgen um 10 Uhr Prüfung und muss mich eigentlich noch ordentlich vorbereiten. Das ist jetzt eh schon, ja, spät geworden heute. Also nur als Vorwarnung. Ja, wollen wir mit dem nächsten Abschnitt weitermachen? Ausbildung der Ausbilder. Ja. Sache, ja. Ja, ich denke, reicht ja auch, wenn man das so selber lesen kann, ne? Sollte man nicht besser sagen, technische Kompetenz erlangt man nicht nur im Studium? Ich habe mir gerade genau dasselbe gedacht und habe es schon geändert. Und dann natürlich auch, sondern eher im praktischen Bereich der klassischen technischen Ausbildung. Außerdem muss es dann auch muss es heißen, sondern auch. Die Wortfigur ist nämlich nicht nur, sondern eher, sondern nicht nur, sondern auch. Naja, er will ja mit dem eher aussagen, dass der praktische Bereich eigentlich wichtiger ist für die technische Kompetenz. Dann muss man aber entweder hinter dieses sondern auch und besonders, also dass man schreibt sondern auch und besonders im praktischen Bereich, oder man schreibt im ersten Teil des Satzes nicht nur. Weil das ist quasi halt, du kannst, wenn du nicht nur schreibst, dann ist das also nicht nur, sondern auch, hat halt keine Gewichtung drin eigentlich vom Begriff her. Ja, dann könnte man ja sagen, technische Kompetenz erlangt man im Studium und im Besonderen im praktischen Bereich der klassischen Ausbildung. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.